Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema nach wie vor Easy Listening, die Klangtapete fürs Wohnzimmer. Am Mikrofon ist nach wie vor Thomas Elbern. Die amerikanischen Sandpipers aus dem Jahr 1967 mit Never Can Say Goodbye, die wie viele andere Easy Listening-Künstler Musik machten, die dem Publikum gefallen sollte, nicht mehr und nicht weniger. Hört man die CD des amerikanischen Duos Dusty Trails, die 2000 erschien, also die CD, scheint der Geist des Easy Listening auch hier präsent zu sein. Besonders beim Stück Esque Tue. Hier sind Dusty Trails. Est-ce que tu m'aimeras demain comme tu m'aimais aujourd'hui? Est-ce que je tiendrai ton regard? Regarderont tes yeux autre part? Est-ce que nous aimerons pour toujours, pour toujours? Est-ce que nous aimons Thank you. Sie gelten als Macher des Philly Sound und sind auf Hits der Three Degrees, Intruders und vielen anderen für den orchestralen Sound zuständig. MFSB, Mothers, Fathers, Sisters and Brothers haben eine Menge Soloplatten herausgebracht und brachten mit Soul eine Variante des Easy Listening heraus, das zu ihrer Zeit in den 70ern einzigartig war und es eigentlich bis heute geblieben ist. Wie schon gesagt, das Orchester ist ein wichtiger Aspekt des Easy Listening. 2000 erschien ein bemerkenswertes Album von dem Duo Will Gregory, der für die Streich-Arrangement, also die Streicher, zuständig war, und der Sängerin Alison Goldfrapp. Unter Goldfrapp haben sie ein Album von zeitloser Schönheit herausgebracht, das Easy Listening der Neuzeit mit aktuellen Aspekten versieht. Goldfrapp jetzt mit Pilots. Thank you. Ich habe es schon erwähnt, den Hamburger Komponisten Bert Kempfert nannte man nur noch den Hitman. Und gerade in den USA hat er mit seinen Songs Riesenerfolge gefeiert. Wie oft beispielsweise sein Strangers in the Night gecovert worden ist, kann man wirklich nur schätzen. Wieder erschienen in der Samplerreihe Launch It ist die Version von Wayne Newton aus dem Jahr 1967. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night. Love was just a glance away, sing, dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night. In den letzten Jahren hat es auch einige Versuche gegeben, alte Klassiker des Easy Listening wieder elektronisch aufzupeppen. So geschehen auf dem Sampler Electronic Excursions in Stereo, wo Do It Again von George Gershwin mit April Stevens durch den elektronischen Fuhrpark von Soundtüftler Wagon Christ läuft. Eine Art Future Easy Listening. I'm missing. Musik aus dem Jahr 1967 kann man auch irgendwie als Future Easy Listening bezeichnen. Das war die Musik zu einem Jerry Cotton-Film von dem Peter Thomas Sound Orchestra, Caught at Midnight. Der wirklich eine Peter Thomas Sound Orchestra, der einige deutsche Serien wie zum Beispiel Raumschiff Orion mit seinem unverwechselbaren Soundstempel versah und äußerst gekonnt Soundeffekt und Orchesterbombast verband. Ich bleibe bei Musik für Serien wie zum Beispiel die englische Serie D2 im Original The Persuaders mit Musik vom unverwechselbaren Briten John Barry. Ich habe es schon erwähnt, Easy Listening dieser Tage nennt sich Lounge. Allein mit diesem oder mit diesem neuen Material könnte man viele Sendungen bestreiten. Auf dem Sampler Lounge Favorite Volume 1 gibt es ein gutes Beispiel, wie der Geist des Easy Listening auch heute noch wirkt. Das ist Musik für Flugzeugreisen, für bequeme Ledersessel zum Entspannen und Relaxen. Aber im Gegensatz zum alten Easy Listening Sound vorwiegend computerbasiert aufgenommen. Hören wir Boarding von der Formation Orbient. Chacun trouve chaussure à son pied. Le temps blanchit les têtes sans nourrir la raison. La vengeance est douce, qui m'allège, qui repousse sèche. Qui sème le feu, récolte la tempête. C'est le temps qui fait la mort. musique. Thank you. I wanna be your palm reader, so I can lie about your fate. Yeah. Cause I wanna work to make you love me. Baby, baby, baby, baby, yes. Yeah. Yeah. Mm. Yeah. And I wanna be the guy to wish you good night. Neu trifft alt, alt trifft neu. Das war zuerst einmal Boarding von der Formation Orbient. Dann haben wir das John Schroeder Orchestra von 1971 gehört mit Wanna Wanna von dem Sampler House of Langecourt. Und dann durfte er natürlich nicht fehlen, der Finne Jimmy Tenor mit seinem Stück Love and Work von dem Sampler Longtime. Hören wir noch vom Pop-, Jazz- und Klassik-Pianisten Peter Nero die verträumte Michel Legrand-Komposition Theme from Summer of 42. Thank you. Michel Legrand and his orchestra La Vie en Rose. Das war's auch schon fast in dieser Ausgabe des Soundchecks, in der es um Easy Listening ging. Beenden möchte ich diese Sendung mit einer aktuellen Aufnahme des Münchner Duos Milena Nova, die hier gut reinpasst. Vom Sampler Launchtime Slow Emotion Sightseeing. Mein Name ist Thomas Elber und ich sage jetzt schon mal Tschüss.